Dialoge, Seite 196. Auf diese Weise erobert sich ein neuer Herrscher die Herzen seiner Generation. Montesquieu: Und damit willst du eine dauernde Rechtfertigung deiner Handlungen erzielen? Machiavell: Es ist klar, dass ich mich nicht herabsetzen lassen werde. Das andere Mittel, das ich gebrauchen werde, wird den Kampf gegen die Lehrfreiheit zum Ziel haben, die man nicht unmittelbar beseitigen kann. Dialoge, Seite 197. Die Universitäten umfassen Armeen von Professoren, deren freie Zeit man außerhalb der Schulstunden zur Verbreitung guter Lehren ausnutzen kann. Ich werde diese Professoren veranlassen, in allen wichtigen Städten freie Vortragskurse abzuhalten und werde so den Unterricht und zugleich den Einfluss der Regierung mobilisieren.